Ihre Aufgabe ist es nicht, das Wie zu kennen, sondern das Was. Sie müssen lediglich offen dafür sein, das Wie zu entdecken und zu empfangen. Richten Sie Ihr Denken auf Ihr Ziel aus. Tun Sie alles, was Ihnen einfällt, um dieses Ziel zu erreichen. Beschließen Sie zweifelsfrei, dass Sie es erreichen werden. Und dann halten Sie Ausschau nach der entsprechenden Gelegenheit. Ich hatte einmal eine Klientin, die in die Toskana fuhr und sich dort ein Haus ansah, das zum Verkauf stand. Sie arbeitete zu jener Zeit in einer Bar und schrieb Gedichte. Sie hatte kaum genügend Geld für das Flugticket nach Italien, geschweige denn für eine Villa in der Toskana. Doch sie besichtigte sie trotzdem und verliebte sich sofort in sie. Obwohl ihr auf den ersten Blick klar war, dass dies ihr Traumhaus war, wusste sie auch, dass auf ihrem Konto Ebbe herrschte. Sie bat die Besitzer trotzdem, das Haus vom Markt zu nehmen. Sie werde das Geld schon irgendwie aufbringen. Also fliegt sie nach Hause, völlig benommen, und fragt sich, ob sie verrückt geworden sei. Doch sie bleibt am Ball und hört sich um, ob jemand eine Idee hat. Sofort prasselt eine Unmenge Bedenken auf sie ein. Das ist eine Riesenverantwortung. Ganz zu schweigen von den Komplikationen, die es mit sich bringt, in einem fremden Land zu leben. Soweit ich weiß, sprichst du noch nicht einmal Italienisch, oder? Du bist auch keine Staatsbürgerin dort und hast keine Ahnung, was es heißt, eine Immobilie zu besitzen. Ausgerechnet du, der sogar das Geld für eine Zahnreinigung fehlt, will einen Hauskredit abbezahlen? Meine Klientin gibt nicht auf. Trotz aller gegenteiliger Beweise glaubt sie, das ist mein Haus. Das ist ihre Wahrheit. Irgendwann kommt jemand auf die Idee, man könnte das Haus doch für bestimmte Zeiträume vermieten und die Miete schon im Voraus verlangen. Die Leute könnten jetzt schon für ihren Aufenthalt im folgenden Jahr zahlen. Meine Klientin müsste nur genügend Zeiträume vergeben und schon könnte sie das Haus kaufen. Sie findet heraus, dass das illegal ist. Also fängt sie wieder von vorn an, zieht 1 Million Möglichkeiten in Erwägung und stellt schließlich fest, dass ihr Plan doch nicht illegal ist. Sie findet genügend Mieter für verschiedene Zeiträume und leiht sich etwas Geld aus. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, sie ist jetzt seit mehreren Jahren Eigentümerin der Villa und denkt darüber nach, eine weitere zu kaufen. Sie müssen ihre Gedanken in den Griff bekommen, wenn sie ihr Leben verändern wollen. Albert Einstein bemerkte einmal: Die Welt, wie wir sie erschaffen haben, ist der Prozess unseres Denkens. Sie lässt sich nicht ändern, ohne dass wir unser Denken verändern. Hier kommen ein paar erprobte Methoden, mit denen man seinem Gehirn zeigt, wer der Kapitän ist, der über den Kurs entscheidet. Erstens: Wer bittet, dem wird gegeben. Kommen Sie zur Ruhe. Begeben Sie sich in die Zone und nehmen Sie Kontakt zur Ursprungsenergie auf. Bringen Sie das Geschnatter in Ihrem Kopf zum Schweigen und schaffen Sie einen freien, unverstellten Raum. Dann lassen Sie die Vorstellung dessen, was Sie wollen, auf die gewaltige Denksubstanz, die die Ursprungsenergie darstellt, einwirken. Bitten Sie um das, was Sie gern hätten. Senden Sie in diesem freien Raum eine klare Botschaft aus und beginnen Sie mit dem Manifestationsprozess. Zweitens: Tun Sie so, als ob. Wenn Sie etwas unbedingt wollen, glauben Sie daran, dass es möglich ist, selbst wenn es lächerlich unerreichbar erscheint. Gaukeln Sie sich etwas vor, bis es eintritt. Ignorieren Sie alle Einwände. Tun Sie so, als ob. Wenn es Ihr sehnlichster Wunsch ist, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten am Pool zu liegen, überlegen Sie, wie sich jemand, der mit ihm am Pool liegt, verhalten würde. Wählen Sie schon einmal den Badeanzug aus, den Sie tragen wollen. Überlegen Sie sich Gesprächsthemen. Suchen Sie die Fotos Ihres Urlaubs am Grand Canyon zusammen, um sie dem Regierungschef zu zeigen. Bereiten Sie sich auf das Treffen vor. Sagen Sie sich selbst, dass es stattfinden wird. Handeln Sie so, als würde es stattfinden. Begeben Sie sich in Situationen, in denen Sie mit Menschen in Kontakt kommen, die so etwas ermöglichen könnten. Seien Sie ganz offen für Gelegenheiten, die Sie zu Ihrem Ziel führen könnten. Leben, essen schlafen und atmen sie ihre Vision. Sie mögen sich dabei verrückt vorkommen, doch das wird sich ändern, sobald sie mit dem Präsidenten im Wasser herumplanschen. Drittens. Werten Sie Ihre Umgebung auf. Sie streben einen höheren und angenehmeren Lebensstandard als den jetzigen an? Dann müssen Sie ihn aktiv für sich visualisieren. Es ist nicht so einfach, gedanklich am Ball zu bleiben, wenn Sie sich jedes Mal wie in einem Schrotthandel vorkommen, wenn Sie Ihre heruntergekommene Wohnung betreten. Daher sollten Sie schon jetzt ein paar Aufwertungen vornehmen. Selbst wenn Sie die Veränderungen am liebsten alle ganz gründlich durchplanen wollen, bevor Sie eintreten. Streichen Sie jetzt schon die Wände und räumen Sie auf. Legen Sie sich neue Möbel zu oder reparieren Sie die alten. Entsorgen Sie Gerümpel. Lüften Sie gut durch. Hängen Sie sich inspirierende Bilder an die Wände. Das wird nicht nur dazu beitragen, eine hohe Frequenz beizubehalten, sondern das Universum auch darauf aufmerksam zu machen, dass es ihnen ernst ist, dass sie alles geben und auf weitere Anweisungen warten. Viertens, erstellen Sie ein Vision Board. Unser Hirn arbeitet mit Bildern. Wenn jemand sagt, ein Pferd mit rotem Lippenstift, entsteht in Ihrem Kopf sofort ein Bild von einem Pferd mit rotem Lippenstift. Deshalb füttern Sie Ihr Hirn ab sofort mit Bildern von den Dingen und Erfahrungen, die Sie manifestieren wollen. Bilder von Ihrem Traumhaus mit Infinity Pool in Mexiko. Von heißen Stunden am Strand mit Ihrem tollen Lover. Von Ihrem ehrenamtlichen Engagement in der örtlichen Bibliothek, wo Sie Kindern das Lesen beibringen. Von fröhlichen Stunden inmitten von Freunden. All das ist extrem wirksam, weil Ihr Bewusstsein diese Bilder an die Ursprungsenergie sendet, die sich daraufhin an die Arbeit macht. Schneiden Sie Fotos von Orten, Menschen, Gegenständen und Erfahrungen aus, die Sie gern zu einem Teil Ihres Lebens machen würden. Die kleben Sie auf eine Tafel und hängen diese irgendwo auf, wo Sie sie den ganzen Tag lang sehen. Ich habe schon erlebt, wie das zu den verrücktesten Ergebnissen geführt hat. Leute haben ihr Traumhaus, ein heiß ersehntes Möbelstück oder einen Arbeitsplatz genauso manifestiert, wie es an ihrem Vision Board zu sehen war. Bis ins kleinste Detail. Es ist echt freakig und total einfach. Versuchen Sie es. Fünftens. Umgeben Sie sich mit Menschen, die so denken, wie Sie gern denken wollen. Wenn Sie mit Jammerlappen, Pessimisten, Heulsusen, Durchdrehern und das Leben ist so gemein Nörklern verkehren, wird es anstrengend sein, immer positiv zu denken. Halten Sie sich von engstirnigen und überkritischen Leuten fern. Stattdessen suchen Sie sich lieber solche Gefährten, die die Welt für einen Ort der unbegrenzten Möglichkeiten halten. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihre großen Träume aktiv angehen. Mit solchen, die handeln, etwas verändern. Und nichts als unerreichbar betrachten. Entscheiden Sie sich bewusst dafür. Und wenn Sie niemanden kennen, der so denkt, suchen Sie sich neue Freunde. Wenn Sie schon beim ersten Gedanken aufgeben, hier gibt es aber niemanden, der so ist, dann wird das Ihre Wahrheit sein. Außerdem legen Sie sich dadurch schon auf den weinerlichen Tonfall fest, den Sie von nun an immer anschlagen werden, wenn Sie Ihr Leben verändern wollen. Wie Sie eine Sache angehen, so gehen Sie alle Sachen an. Ziehen Sie los und machen Sie Menschen ausfindig, die Ihnen das Gefühl geben, Sie könnten mit einem Satz auf ein hohes Gebäude springen. Machen Sie sich klar, wonach Sie suchen und bemühen Sie sich gezielt, solche Personen kennenzulernen. Verlangen Sie vom Universum, Sie mit Ihnen in Verbindung zu bringen. Überlegen Sie, wo diese Menschen anzutreffen sind und begeben Sie sich dorthin. Sich unter beseelten, enthusiastischen, von Visionen erfüllten Menschen aufzuhalten, die ihre Wahrheit leben, ist einer der schnellsten Wege, sein eigenes Leben radikal umzukrempeln. Sechstens. Lieben Sie sich selbst. Es sei denn, Sie haben eine bessere Idee.